Schon Claude Lanzmanns erster Film »Warum Israel« von 1972 drehte sich um das, was zum Lebensthema werden sollte für den 1925 geborenen Pariser Juden, der in der Résistance kämpfte, in Deutschland nach dem Krieg studierte, aber erst mit der Dokumentation über Israel innerlich in Berührung kam mit der jüdischen Kultur und ihrer Zerstörung durch die Nazis. Mit einer quasi inneren Notwendigkeit wuchs so der nächste Film, der erst nach 13 Jahren fertig werden sollte, aus dieser gleichen Quelle, der Shoah. Dieser hebräische Begriff für Zerstörung oder große Katastrophe steht seit Lanzmanns Film Shoah als Synonym für die industrielle Vernichtung des europäischen Judentums durch die Nazis. 5 Jahre brauchte Lanzmann allein für den Schnitt des 350 Stunden langen Materials, aus dem später auch Dokumentationen wie Sobibor oder der Karski-Bericht entstanden. Doch Shoah ist einzigartig. Hier ist es Claude Lanzmann gelungen, für den Zivilisationsbruch der Judenvernichtung, das also an sich nicht darstellbare, eine filmische Form zu finden, die auch heute noch eine erschütternde Kraft hat.